Abend auf dem Spielplatz, keine Palmen, aber Sand. Und sie fragen mich nach Features oder nach einem Autogramm. Fühl mich fast wie auf Ibiza, keine Palmen, aber Sand. Nächstes Wochenende wieder, gleicher Platz, gleiches Programm. Sand in der Tasche, häng ab auf dem Spielplatz. Boxen, Toko, alle gehen auf den Beat. Hab drei Döner im Magen, weil ich bin ein Vielfraß. Rülps durch die Gegend und saufe ein Bierfass. Niemals zu Hause, auch draußen im Winter. Frauen am Zwinkern, brauche kein Tinder. Eltern lassen Kids kaum aus dem Zimmer. Im Park sind nur Dealer, wer schaukelt die Kinder? Lieber im Hof einen Sixer teilen, als in der Wohnung zu sitzen allein. Oh, mein Pimmel ist hart, klebrige Finger vom Harz. Wisch mir den Drink aus dem Bad. Ja, ich bin immer noch da. Der Nigger gibt Gas, bis seine Stimme versagt. Freitagabend auf dem Spielplatz, keine Palmen, aber Sand. Und sie fragen mich nach Features oder nach einem Autogramm. Fühl mich fast wie auf Ibiza, keine Palmen, aber Sand. Nächstes Wochenende wieder, gleicher Platz, gleiches Programm. Frisch aus dem Barber, Strich in der Matte. Guck, wie ich Chicks wie eine Pizza vernasche. Nehm sie im Park auf der Tischtennisplatte. Der ganze Block sieht, es geht richtig zur Sache. Benzer geparkt, Emma im Glas. Millionen von Klicks, Konkurrenten im Arsch. Enter den Markt, kein Cent mehr vom Staat. Der Obstamt wird mir meine Rente bezahlen. Nie wieder ackern, der Magen ist voll. Grinsende Backe, denn ich hab Erfolg. Oh, Baby, komm ran und zieh endlich den Tanga aus. Ficken mit Maxwell, es endet im Krankenhaus. Szene gefickt, 187er Banden raus. Sommer die Palmen und im Winter der Tannenbaum. Freitagabend auf dem Spielplatz, keine Palmen, aber Sand. Und sie fragen mich nach Features oder nach einem Autogramm. Fühl mich fast wie auf Ibiza, keine